Die ausländischen Massenmedien berichteten jüngst über die revolutionären Tätigkeiten vom Genossen Kim Jong-un. Die chinesischen Homepages Guoji Guangbo Wang, Xinwen Wang und Fan Chu Wang, die japanischen Nachrichtenagentur Kyodo, die senegalesische Zeitung Le Populaire, die Internet-Homepages des Nationalen Juche-Ideologie-Studienkomitees von der Demokratischen Republik Kongo, der polnischen Zweigstelle der Freundschaftsgesellschaft mit Korea und die Internet-Homepage des Antiimperialistischen Forums Deutschlands Nachrichten über die Anleitungen meldeten, dass Genosse Kim Jong-un aus Anlass des 22. Todestages des Präsidenten Kim Il-sung den Sonnenpalast Kumsusan besucht hatte. Die senegalesische Zeitung Le Populaire, die In- und Auslandssender sowie der Sender in 7 Nationalsprachen in Guinea berichteten darüber, dass er den Betrieb für Sumpfschildkrötenzucht Pyongyang besichtigt hatte, der in ein Vorbild und Muster der Zuchtbetriebe des Landes verwandelt wurde. Und mit dieser Nachricht teilten die russische Internet-Homepage irkutsk-blogspot.ru und die Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle der Freundschaftsgesellschaft mit Korea mit, dass er die neu errichtete Mittelschule für Waisen Pyongyang besucht hatte. Die Internet-Homepage der peruanisch-koreanischen Gesellschaft für Freundschaft und Kultur meldete, dass Kim Jong-un den Sondergesandten des ersten Sekretärs des Setka der KP Kubas und seine Begleitung empfangen hatte. Die Zeitung Ja Narodu Nuyu Blasi, die Nachrichtenwebsite Europei DW und die Internet-Homepage Amru Press in Russland sowie ein malischer Rundfunk berichteten über die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK. Auf den Internet-Homepages erschienen die Fotos von Kim Jong-un.